Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 954 an Schiller. Das Werk ist fürtrefflich geraten und hat mir einen schönen Abend verschafft. Einige Bedenklichkeiten wegen der Aufführung vor Ostern sind mir beigegangen. Mögen Sie um 12 Uhr fahren, so komme ich Sie abzuholen. Den 21. Februar 1804 geht.